Das sind unsere Themen. Rekordjahr für die Hafensänger, 925 Tafeln Schokolade gespendet und HSG reist nach Hameln. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie Carolina Pfau. Für den Eistrupper-Verein Hafensänger und Puffmusiker war das Jahr 2015 ein Rekordjahr. Mehr als 50.000 Euro wurden für Projekte ausgegeben. Der Verein unterstützt sozial und körperlich benachteiligte Kinder. Die Masse der rund 100 geförderten Projekte ist im Landkreis Nienburg angesiedelt. Das teilte Schriftführerin Petra Schulenburg mit. Jeanswolf in Hösen spendete vor kurzem 925 Tafeln Schokolade an die Tafeln Nienburg und Verden. Kunden konnten im Dezember beim Kauf einer Hose Schokolade spenden und bekamen dafür Rabatt. Geschäftsführer Oliver Wolf freut sich über den Erfolg der Aktion, schaut aber auch ambitioniert in die Zukunft. Das ist schon ein ganz schöner Berg gewesen, den wir da übergeben konnten. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, 1.000 zu schaffen, aber hat halt dieser nicht ganz geklappt, aber trotzdem über 900 Tafeln. Das war so das Ziel, dass wir 900 Tafeln schaffen und das haben wir erreicht. Ende November 2016 geht es dann mit dem nächsten Schokoladenrabatt weiter. Klar, das wird es auf jeden Fall wieder geben. Das Opfer eines gescheiterten Mordanschlags in Nienburg werde nun vor dem Landgericht Verden aussagen. Das signalisierte gestern dessen Anwalt. Im Dezember 2014 wurde dem damals 47-Jährigen vor seinem Geschäft aufgelauert und zweimal in den Brustkorb geschossen. Der 34 Jahre alte Angeklagte wurde bereits im Jahr 2008 in Spanien wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zu 4 Jahren Haft verurteilt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handball-Oberligaspieler der HSG Nienburg reisen am Samstag nach Münden. Die Gastgeber stehen momentan auf dem 16. und somit vorletzten Tabellenplatz. Dennoch gelang Münden in den letzten 2 Partien 2 Siege. Für die Nienburger um Trainer Dirk Polling heißt es also, den Gegner nicht unterschätzen. Wir müssen halt zusehen, dass wir unsere Abwehr stabilisieren, gegen die Rückraumlinken erfahrener Drittligaspieler da kompakt stehen, notfalls uns auch eine Variante zurechtlegen und dann möglichst auch eigene schnelle Tore erzielen mit Tempogegenstößen. Beginn der Begegnung ist Samstagabend um 19.15 Uhr in Münden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.